Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 429. Mainz sind die Daten und granatenstark. Was ist denn heute das Thema bei diesem Titel? Tja, Tim Berners-Lee will das Internet umbauen und die Daten vollends unter die Kontrolle und die alleinige Kontrolle der Nutzer stellen. Dazu habe ich einiges zu sagen, auch wenn es vielleicht mit Android ja gar nicht so viel zu tun hat, aber mit Google hat es jede Menge zu tun. Ja? Und das würde dann Auswirkungen haben, aber ich komme gleich dazu. News gab es diese Woche gar nicht mal so viele. Man glaubt es kaum, ehrlich gesagt, ich war ziemlich entsetzt, wie wenig es gab. Deswegen könnte es sein, dass diesmal der Uncast doch etwas kürzer wird als gewohnt. Die Rios Wochensicht war schon ziemlich kurz, ja. Also nicht enttäuscht sein. Es gibt einfach momentan nichts dazu. Mal gucken, ja, also ich quatsche ja wegen jedem Thema viel zu lange rum. Vielleicht wird es dann doch wieder so lang. Egal, gucken wir mal. Die Community war auch aktiv und da besteht größtenteils Einigkeit. Auch das vielleicht ein Novum, unglaublich. Und die App der Woche, diesmal was ganz Seltsames aus meinem Munde. Diese App, naja, dürfte schon mal gespannt sein. Nun gut, also Tim Berners-Lee will das Internet umbauen. Er hat eigentlich schon einen Dienst entwickelt, ja, Solid Pod nennt sich das, oder Solid und diese Einheiten, Solid Pods, ja, Personal Online Data Store, die soll jeder dort einrichten und dort wird dann zentral quasi die Daten gehortet, ja, und damit hat man dann quasi vollkommene Kontrolle über die Daten, ja, so die Idee, Adressbuch, Chat, Kalender, Dokumente, Links und so weiter, alles dort, ja, und tja, was dann passiert, keine Ahnung, denn es stellen sich grundsätzliche Fragen erstmal. Wer hat denn die Kontrolle über diese Solid Pods? Also ganz klar, wenn es sowas geben wird, dann wird auch eine Schnittstelle für die Ermittlungsbehörden drin sein. Da wird auch eine Schnittstelle für was weiß ich alles drin sein, für Abmahnanmelde oder sonst irgendwas. Ja? Und das heißt, diese zentrale Datenspeicherung halte ich schon mal für eine ganz blöde Idee. Sorry. Ja, also ich bin ja Fan von Tim Berners-Lee, aber in den letzten Jahren hat er sich wirklich meiner Meinung nach in die falsche Richtung entwickelt, denn das hat eben mit einem freien Internet schon gar nichts mehr zu tun. Ja, also wer vorhat, sicher unterwegs zu sein, sollte keine zentralen Datenbestände anlegen. Das heißt, alle kriegen immer nur ein Häppchen von den Daten, so viel, wie sie unbedingt haben müssen, aber alles an einer Stelle ist schon mal eine ganz blöde Idee, wenn man auf Sicherheit bedacht ist. Ja. Dann sind diese Daten da drin und Firmen wie Google, die brauchen die Daten natürlich, um überhaupt irgendetwas für die Leute zu machen. Ja. Mal davon abgesehen, dass sie das auch nur dann machen würden, weil sie ja auch eventuell Nutzen haben, wenn sie die Daten verwalten sozusagen. Ja. Google verkauft übrigens keine Daten, das ist immer ein Gerücht, das würden die niemals machen, weil die Daten, die sie haben, ist ihr kostbares Gut, die werden die Daten niemals verkaufen, die werden diese Daten aber benutzen, um anderen dafür Produkte zu verkaufen, zum Beispiel eben Firmen, die Werbung schalten wollen, ja, Google weiß, wer ist 30, ledig, und technikaffin, ja, und bewegt sich in dem und dem Land hauptsächlich und weiß vieles, ja, und gezielt dann diese Leute kriegen dann eben die Werbung gezeigt, ja. Dafür stellt Google dann diesen Nutzern kostenlos Dienste zur Verfügung, wo Google wiederum Daten gewinnt, damit sie eben anderen wieder Anzeigen schmackhaft machen können und das Zielpublikum haben. Also das ist ein Kreislauf, ja, der da entsteht, ein Geben und Nehmen, wenn man das so will. Ja. Letztendlich macht Google dann das wirkliche Geld nicht mit den Daten direkt, sondern mit der Werbung, die andere Firmen bei Google schalten, weil Google eben weiß, wer möglicherweise Ansprechpartner ist für diese Werbung. Ja? Also dann lässt sich eben sowas vermeiden, wie dass man zum Beispiel Damenbinden angeboten kriegt, ja, wenn man eben ein lediger Typ ist mit 30 Jahren oder irgendwas. Ja. Vielleicht nicht gerade so interessant, ne, für den. Und die das Mädel, ja, mit 30, ja, das eben entsprechend in dem Verkaufsbereich dieses Anbieters liegt, die kriegt dann eben die Werbung zu sehen. Ja. Umgekehrt gibt es dann auch Sachen. So funktioniert es. Wenn wir jetzt aber die Daten wegnehmen, dann kann Google nichts mehr machen. Dann werden auch keine Anzeigen mehr geschaltet. Dann kann Google auch keine Dienste mehr kostenlos anbieten. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja klar, wer was haben will, der muss dafür bezahlen. Also so richtig altmodische, harte Durchgehensweise, ja, also so Vorgehensweise, das heißt, wenn du was haben willst, musst du dafür bezahlen, fertig. Ja, umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Hm? Dazu kann ich nur eins sagen, mit dieser Einstellung hätte sich das Internet niemals entwickelt. Denn die Leute werden nicht dafür bezahlen für diese Dienste, ganz einfach. Die werden eher dann auf diese Dienste verzichten, als dafür Geld auszugeben. Das mag zwar sein, dass ein paar Leute dann sagen, okay, also das mache ich dann schon, ja. Aber die Mehrheit wird es nicht tun. Erstmal, weil es nicht jeder kann. Und zweitens, weil selbst die Leute, die es können, das aus grundsätzlichen Erwägungen, ja, möglicherweise nicht tun. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Office-System nutzen kann mit Google Docs, Google Spreadsheets, Google Presentation und so weiter, ja, und das wird mir kostenlos zur Verfügung gestellt und ich habe die Möglichkeit, damit überall zu arbeiten und so, dann nutze ich das, ja, und meine Währung sind die Daten. Ja, meine Währung sind die Daten. Und das finde ich fair, weil meine Daten liegen ansonsten brach. Ich kann zwar dieses System von Tim Berners-Lee nehmen und das war's dann. Dann liegen meine Daten brach. Ich bekomme diese ganzen tollen Dienste nicht, müsste dafür dann echtes Geld brappen. Das heißt, meine Daten sind nutzlos geworden. Sowohl für die Firmen als auch für mich nutzlos. Ja, und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn man das will, das geht heute schon. Das geht heute schon. Ja, da muss man nicht hier so ein zentrales, sehr zweifelhaftes System haben. Ja. Und denn es gibt Angebote, für die man zahlen muss und dann hat man eben die Dienste und ja, die Tatsache, dass die Leute eben nicht dafür zahlen, zeigt auch eben, dass es so eben nicht so gut funktioniert. Ja. Ich habe ja auch vor kurzem gesagt, zum Beispiel sowas wie der E-Mail-Dienst mit Gmail, wie weit Google alleine schon diese E-Mail-Diensten nach vorne getrieben hat und bis heute auch noch sehr, sehr viel bietet im Vergleich zu anderen Firmen, wenn ich da gucke, was da für 5 Euro im Monat für Frechheiten angeboten werden, zum Beispiel von deutschen Anbietern. Das ist eine Frechheit, was die wagen, einem für 5 Euro anzubieten. Da gibt es kostenlos bei Google das Zehnfache. Ja. Das, also, da geht mir wirklich, da werde ich wirklich sauer. Ja, bei sowas. Und da sieht man auch, dass es halt so nicht funktioniert. Ja. Man, gut, wer das will, kann das ja machen. Ja, da fühlt sich dann sicherer, wenn die Daten bei so einer Firma sind und die eben Geld dafür verlangt, ja, und ignoriert dann eben die Tatsachen, die Fakten, ja, aber okay, das ist wieder eine andere Geschichte. Nur, also das sind, wie gesagt, das sind auch mehrere Gründe. Erstmal schlechte Idee, alles zentral zu machen. Zweitens, schlechte Idee, die Daten generell allen Firmen wegzunehmen. Denn damit nimmt man das freie Internet weg. Frei, ich weiß, man kann da argumentieren, wie man will. Frei heißt nicht nur kostenlos, aber frei heißt auch kostenlos. Und das würde die Menschen wirklich oder das, die gesamte Entwicklung im Internet auf ein Minimum reduzieren. Die Entwicklung wäre niemals so weit fortgeschritten, ja, wenn Dienste einfach nur gegen Geld zur Verfügung stehen würden. Das geht so nicht. Ja. Wie gesagt, das Abwägen ist immer klar. Deswegen hat man auch, um es jetzt mal ein Beispiel zu bringen, in der EU nimmt man sogar das Geldzahlen, um Leute abzuschrecken vor etwas. Ja, genau. Man hat ja zum Beispiel eingeführt, dass es keine kostenlosen Plastiktüten mehr geben darf. Das heißt, die Leute müssen dafür bezahlen. Ja, die haben das deswegen gemacht, weil die genau gewusst haben, dass dann die meisten Leute nicht mehr die 10 Cent für eine Plastiktüte bezahlen wollen, ja, sondern dass die dann auf Alternativen umsteigen. Das heißt eben zum Beispiel die Mehrwegtasche nehmen, ja, die sie von daheim mitbringen, ja, oder was weiß ich, das Zeug so zum in die Wohnung jonglieren, ja. Zum Auto geht's ja noch mit dem Einkaufswagen. Darauf wird spekuliert und das funktioniert. Ja, also die Leute, die geben zwar einen feuchten Kehricht auf die Umwelt, aber sie wollen keine 10 Cent für eine, jetzt hätte ich fast wieder einen Kraftausdruck benutzt, für eine verdammte Plastiktüte ausgeben. Also, ne, Ziel erreicht. Die Leute verbrauchen weniger Plastiktüten. Yay. Und zwar massiv weniger Plastiktüten. Und das sind 10 Cent. Jetzt könnt ihr euch schon mal vorstellen, was passiert, wenn man den Leuten sagt, okay, ihr müsst 10 Euro pro Monat für diesen Dienst zahlen. Dann sagen die, ja klar. Und tschüss. Ja, und tschüss. Dann würden die lieber auf einen Brief schreiben, ja, oder eben gar nichts machen, ja, keine E-Mail und gar nichts mehr machen. Ja, und fertig. Man unterschätzt oder man überschätzt es, wie wichtig etwas ist. Ja, wenn es genutzt wird, ja, sowohl kostenlos als auch kostenlos und mit Kosten verbunden, ja, das sind riesige Unterschiede und man überschätzt das, man überschätzt die Dienste auch, ja. Wer würde denn für Google als Privatperson für Google Docs zum Beispiel was bezahlen? Ja, ganz ehrlich. Also, wenn ich 10 Euro pro Monat zahlen müsste für Google Docs, dann würde ich mir das überlegen. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen. Ich bin kein geiziger Mensch, aber Geld so zum Fenster rausschmeißen, das mache ich nicht. Aber mit meinen Daten bezahle ich gerne, weil das ist eine Währung, die ich habe. Meine Daten ist eine Währung, die ich habe, die ich nur so nutzen kann. Ja? Sobald meine Daten nicht mehr für andere Firmen zur Verfügung gestellt werden können und die dann mir wiederum keine Dienste zur Verfügung stellen, sind meine Daten wertlos geworden. Ja? Man redet immer so schön von dem Stellenwert der Daten. Ja, schön, ich kenne meine Daten, aber die nützen mir gar nichts, wenn ich damit nichts anfangen kann, nichts dafür bekomme. Ich will was dafür bekommen für meine Daten, ja. So sieht das aus. Das ist eine verlorene Währung dann. Und das bin ich nicht bereit dafür, ja. Ich werde mir natürlich dann diese Solid Pods mal angucken, ja. Es steht ja drin, Adressbuch, Chat, Kalender, Dokumente, Links und mehr Benutzernotizbuch, Online-Meeting-Systeme, das alles soll da drin sein. Hört sich ja fast schon an wie so eine Art Google, Google Docs oder beziehungsweise so Google-Systeme, ja. Nur Mail fehlt, weil da offenbar dann zu viel Kapazität anfallen würde, ja, dann schreckt man dann doch dafür zurück, ne? Aber das ist so eine Geschichte, wisst ihr, im Prinzip ist das, hört sich schon fast an, als ob das eine clevere Vermarktung ist, ja, von dem, also wir haben auch so einen Dienst, ja, hier bist du König, du hast alle deine Daten unter Kontrolle, ja, und hier sind unsere Dienste, nutzt doch unsere Dienste statt die von Google oder Facebook oder sonst irgendwas und hier, ne, bei uns die Daten ablagern. Mhm, so. Wer sagt denn, dass ich jetzt Google weniger die Daten anvertrauen soll als diesem Solid-System von Tim Berners-Lee? Ich weiß nicht, also. Ja, das ist da noch nicht raus, wenn die eine einfach zu nutzende Schnittstelle haben für alle möglichen Behörden und alles und Geheimdienste oder sonst irgendwas. Da müssen die sich erst noch bewähren, ja. Google ist zwar auch gebunden an solches Anfragen von Geheimdiensten und allem Mögliche, das ist ja klar, ja. Aber sie machen zumindest mal Anstalten, die auch vielen Behörden nicht schmeckt, mit zum Beispiel Verschlüsselung etc. Ja. Und da muss erst noch hier genau festgelegt werden, wie ist denn jetzt die Sicherheitsstufe und wie verhält sich denn letztendlich der Betreiber, es gibt ja einen Betreiber sozusagen, ja, von diesem Solid-System, ja, wenn es dann eben zu einer Anfrage von der Behörde kommt. Und auch wenn Solid offenbar eine eigene Server-Software auch anbietet, also das heißt nicht nur ein gehostetes oder ein kommerzielles System oder semi-kommerziell oder was weiß ich, anbietet, ja, wo sich die Leute einfach einen Account machen können, sondern wieder mal gesagt wird, na, ja, du musst deinen eigenen Server machen, ja, deinen eigenen Server nehmen und dann kannst du die Solid-Server-Software drauf installieren und dann hast du deine komplette Kontrolle, ja, natürlich, ja, klar, weil jeder 0815-Bürger einen eigenen Server aufsetzen kann und auch sicher betreiben kann, wo hunderte von Experten bei Google Tag und Nacht dran arbeiten, ja, um Angriffe abzuwehren, ne? Aber ja, ist ja kein Problem, man macht einfach so seinen eigenen Server auf, ja, und ihr merkt schon, also die Ironie daran ist, man wird dann irgendwo wieder einen gehosteten Server haben und die Daten sind überhaupt gar nicht sicher, ja, das ist ja lächerlich, ja, das zu denken, also da, selbst wenn man ein absoluter Vollprofi ist, ein einzelner Mensch alleine kann heutzutage Angriffe gar nicht mehr stoppen. Ja. Da kommt ein groß angelegter Angriff, dann ist vorbei, dann ist Schicht im Schacht, dann braucht man solche riesigen Firmen wie Google, die eben Sicherheitssysteme haben, die eine Privatperson gar nicht erst haben kann. Ja, selbst der Serverbetreiber, ein normaler Serverbetreiber, wird dann eher deinen Account kündigen, als dass er weiterhin Angriffe auf seine Server im großen Maßstab reagiert. Und dabei sind wir dann auch schon gleich an dem einen Punkt. Ja, wer soll mich denn angreifen? Für wen sind denn meine Daten so sicher, dass man so einen großen Angriff auf meinen Account machen würde, dass ich dann so große Sicherheitsvorkehrungen brauche? Ja, siehst du, und dann muss man sich auch keine Gedanken machen, wenn man eh weiß, dass seine Daten nichts wert sind, außer eben als Währung bei anderen Firmen, ja. Dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr drum zu machen, ob jetzt, also wo man die Daten dann eben ablegt, bei welcher Firma und welche Sicherheits- oder welche Behörden dann eben Zugriff drauf haben. Nur so viel, ja. Entweder, und das ist eben, sag ich mal, 99% schätze ich mal der Bevölkerung, ja, die werden nicht an einem solchen Angriff zu leiden haben, weil sie nicht interessant sind für Angreifer, ja, und diese 1% oder ein paar Prozent, ja, die sollten dann lieber zu Firmen wie Google und Co. gehen, wo sie dann doch etwas sicherer sind, ja, als auf ihrem eigenen Server. Okay, so, jetzt habe ich lang genug mit dem Thema verbracht, ja, ich hoffe ja, dass das auch noch von Google vielleicht mal angesprochen wird. Also wenn Tim Berners-Lee nicht dahinter stehen wird mit seinem Namen, hätte ich ja ein paar Mal gelacht und hätte das gar nicht als Meldung überhaupt gebracht, ja, aber durch seinen Namen sind solche Aussagen natürlich durchaus gefährlich. Wenn ich dann endlich meine hundertprozentige Kontrolle über meine Daten habe und niemand sonst hat meine Daten, dann sind sie eben wertlos geworden. Nokia 7.1, um jetzt zu den News zu kommen, ist bestätigt worden. Die Tena, ja, die hat geleakt, könnte man sagen. Und man sieht einiges, oder man hat schon einiges jetzt erfahren über dieses Nokia 7.1, 2,2 GHz CPU, bis zu 6 GB RAM, 128 GB Storage, 6,18 Zoll Display, 1080p Auflösung, Snapdragon 845, wird es wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht ein anderer Prozessor, der trotzdem noch gute Leistungsdaten bekommt, und damit ist das Nokia 7.1, zumindest mal in China, wo es jetzt zuerst mal rauskommt, ja, übrigens am 4. Oktober, das heißt schon in ein paar Tagen, wird das dann gezeigt werden, schon wieder ein, also noch ein Termin im Oktober, wo ein Smartphone vorgestellt wird, wobei ehrlich gesagt das Nokia 7.1 Plus jetzt nicht auf meiner Exciting-Liste steht, also auf meiner Liste, wo ich wirklich aufgeregt bin, wenn es vorgestellt wird. Das wird nicht an die Anforderungen rankommen, denke ich, die ich da stelle an ein neues Smartphone. Aber trotzdem, ich lasse mich da überraschen, vielleicht wird es ja gar nicht so schlecht. Nur, ob das dann eben, oder wann das dann eben rauskommt in Europa, das steht natürlich noch in den Sternen, vor allem mit welchen Daten. Dann wäre nicht das erste Mal, wo in Asien die Daten, die technischen Daten gut sind und das, was in Europa rauskommt, dann wesentlich abgespeckt ist. Ne? Also vielleicht denkt man, die Leute in Europa, die brauchen nicht so gute Sachen. Ja? Die sind auch mit weniger zufrieden. Google fügt Lens, also Google Lens, ja, Lens, ja, oh, macht sich einen schönen Lens da, gell? Nein, Lens, ja, Linse, wird auf der Bildersuche bei Mobilgeräten hinzugefügt, ja, und damit wird die Bildersuche wesentlich interessanter. Man kann davon ausgehen, dass es nur in der US Bildersuche auftauchen wird. Die deutsche Bildersuche ist ja geradezu lächerlich im Vergleich zu der amerikanischen Bildersuche. Also es stellt euer Smartphone auf Englisch und geht auf google.com und macht dort die Bildersuche, und da werdet ihr mit den Ohren oder mit den Augen schlackern, ja, was ihr dort an Zusatzfunktionen habt und wie genial diese Bildersuche ist im Vergleich zu uns. In Europa, da gibt es halt wohl einige Einschränkungen wegen irgendwelchen verrückten Copyright-Idiotien, ja. Und dann kann man das schön sehen. Deswegen auch gehe ich nicht davon aus, dass die Lens jemals bei uns in Europa in der Bildersuche hinzugefügt wird. Würde mich natürlich freuen, wenn ich mich da irren würde, aber ja, im Moment nicht. Es gibt es auch momentan nur auf der mobilen Suche, also von einem Smartphone aus aufgerufen, aber nicht im Web mit dem Chrome-Browser. Da sieht man keine Möglichkeit für so eine Lens-Funktion, und das wäre natürlich schon besonders toll, denn da ist eigentlich die hauptsächliche Stelle, wo ich die Bildersuche nutze, auf dem Smartphone eher nicht. Ja, aber naja, okay, das mag auch wieder was mit dem Marketing zu tun haben. Ich weiß nicht. Eine künstliche Zusatzfunktion für das Pixel 3, auch Lens betreffen. Da gibt es Lens in Realtime in der Kamera-App, um Daten eben oder Sachen eben zu identifizieren, beispielsweise, also ähnlich wie es da schon, ich glaube, Samsung hat das, glaube ich, schon gemacht oder probiert. Und das macht jetzt Google mit Lens. Generell finde ich das ganz gut. Nur diese Funktion auf Pixel 3 festzulegen, ist meiner Meinung nach eine Frechheit. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum das nur bei einem Pixel 3 funktioniert. Das ist eine künstliche Zusatzfunktion, speziell für das Pixel 3, das dann rauskommen wird, als Argument für dieses Smartphone zu kaufen. Das ist eine Gängelung, das ist, bin ich von Google nicht gewohnt, sehr, sehr schade. Das sind Apple-Methoden, ja, künstlich eine Funktion verweigern, ja, für ein altes eigenes Smartphone sogar, um ein neues Modell zu pushen. Das erste Mal gab es das mit diesen Live-Wallpapern, ja, als das Google Pixel 2 vorgestellt wurde. Gab es ja so ein schönes animiertes Wallpaper, ja, so mit so Wellengang, ja, da vom Meer. Und das gab es nie offiziell für die alten Pixel-Geräte, für das Pixel 1. Und da gibt es technisch überhaupt keinen Grund dafür. Genauso wie es technisch überhaupt keinen Grund dafür gibt, für diese Lens-Funktion in Realtime in der Kamera-App vorzuenthalten, ja. Also die Rechenleistung ist da mehr als ausreichend, und ob da jetzt ein Zusatzchip benutzt wird oder nicht, ist ehrlich gesagt vollkommen wurscht, ja, das geht auch anders und das ist eine Riesenschweinerei, ganz klar, um es deutlich zu sagen, und wegen solch Kleinigkeiten ist bei mir schon Apple in Ungnade gefallen damals, ja, als die Sperenzen mit dem OS 10 auftraten. Ich möchte es jetzt aber nicht weiter erörtern, ja, aber seit diesen Updates-Idiotien bei Mac OS 10, da habe ich dann Apple bye-bye gesagt. Vorher war ich eigentlich großer Apple-Nutzer, habe alle möglichen Geräte von Apple gehabt, aber ich lasse nicht den Macs mit mir machen, ja, weiß nicht, wisst ihr alles, was das ist, also ich lasse mich nicht zum Narren halten von diesen Firmen, ja, und deswegen finde ich das ganz, ganz schlecht. Also ich meine, ich will zwar jetzt noch nicht wegen diesem einen Vorfall da ein großes Fass aufmachen, aber es ist bedenklich, und wenn das ist nicht Google-like, ja, das ist willkürlicher Zwang oder Druck ausüben, für irgendwas zu kaufen, um künstlich vorzugaukeln, zu heucheln, dass das Google Pixel 3 da mehr Leistung hätte und dass das deswegen nur mit dem Pixel 3 möglich wäre. Also, mein lieber Scholli. Vielleicht kommt ja Red Hydrogen One, ja, dieses Smartphone, das könnte man jetzt schon sagen, legendäres Smartphone, ja, auf dem Markt. Ja, und da scheiden sich ja auch die Geister. Auch ich bin da ziemlich, vielleicht ein bisschen perplex, weil ich nicht weiß genau, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite finde ich das ganz gut, ein High-End-Gerät, aber ich habe so eine Befürchtung, dass das nur wegen dem Namen ist. Red, ja, hat ja einen großen Namen mit dem Red-Kamerahersteller, also Profikameras, und da wird vielleicht ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Da muss erstmal was gezeigt werden, was das Gerät denn kann. Am 9. Oktober sollen die sogenannten Early Adopters erstmal die ersten Geräte bekommen, und dann werden wir weitersehen, wie interessant die sind. Aber ich sag mal, die kochen auch nur mit den Zutaten, die es auf dem Markt gibt. Red hat keine Kapazitäten für selbst irgendwas zu machen. Ja, und von daher wird das Smartphone genau dort produziert werden, wo alle anderen Smartphones eben auch produziert werden. Irgendwo in China oder in Korea auf Förderbändern, die von allen möglichen Herstellern eben schon bekannt sind. Ja, Foxconn, Samsung, HTC vielleicht, ja, oder LG, ja, die ganzen, die eben da Outsourcing-Plans für andere Firmen eben anbieten. Und auch wenn dann vielleicht die ein oder andere proprietäre Schnittstelle beim Red One eingebaut wird, ob das dann wirklich ein Ding ist, wo das raushaut, ich weiß nicht. Der zu erwartende Preis wird ja relativ hoch sein und von daher eine Riesenportion Skepsis. Bei mir ist es ein bisschen dunkel hier, Moment mal. Turn on the office light. Ach so, genau. Ja, übrigens, der Google Assistant, der ist jetzt in Englisch tatsächlich verfügbar, endlich diese Continued Conversations. In Deutsch noch nicht. Also sobald ihr Deutsch spricht, ja, ihr könnt jetzt umstellen, Englisch und Deutsch zusammen. Aber wenn ihr Deutsch spricht, dann gibt es noch keine Continued Conversations. Werden sich wahrscheinlich auch nicht trauen, weil sonst dreht sich wieder der Kopf von irgendwelchen Datenschützern in Deutschland 360 Grad. Ja? Aber wenn ihr in Englisch sprecht, dann könnt ihr Continued Conversations benutzen. Das heißt, das Mikrofon bleibt etliche Sekunden, ich glaube 5 Sekunden offen und wartet, ob ihr noch was sagt. Ja? Von daher könnt ihr dann mehrere Befehle, ohne jedes Mal dieses Buzzword da zu sagen, ja, weitere Befehle geben, und zwar etliche. Also ich habe da schon mal 5 oder 6 hintereinander gemacht. Das hört dann auch nicht auf, ja, so lange, bis man dann entweder sagt okay oder danke, also thank you oder ähnliches, oder eben 5 Sekunden lang nichts sagt. Ja, ich finde, das erleichtert das Ganze schon ziemlich gut, die Benutzung vom Google Home. Aber zum Google Home sage ich noch was bei der Community, bei den Community-Meldungen. Gut, ein neues, schönes, positives Design bei Google Calendar, das neue, überarbeitete Material Design. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt nennt, Material Design 2.0, weil das alte war ja auch schon Material Design, ja, egal. Jedenfalls das Neue ist, findet jetzt immer mehr Einzug in die Apps von Google. Das ist eine Vorbereitung meiner Meinung nach auch auf das Pixel-Event. Und da hat es jetzt als nächstes den Kalender erwischt. Und das finde ich besonders schön, denn jetzt ist der Kalender viel, viel funktioneller und sieht klarer aus. Es gibt eine klare Abtrennung jetzt von den einzelnen Zellen, zum Beispiel in der Monatsübersicht. Ja. Die Wochennummern sind auf der linken Seite schon drauf. Die Wochenübersicht ist jetzt ein schönes Grid-Raster sozusagen. Ja. Die Dreitagesübersicht ebenfalls. Gut, bei der Tagesansicht hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Die Schedule ist auch schön, neuer Font wird benutzt. Das sieht sehr schön aus, auf der linken Seite das Datum beispielsweise. Also insgesamt ein absolut tolles Update. Also das ist wirklich richtig gut gelungen und es lässt den Kalender sehr, sehr schön erscheinen. Und ja, gut. Leider kann man immer noch nicht groß anpassen, den Hintergrund oder ähnliches, aber das ist ja, naja, anscheinend soll die Google-Kalender-App doch dann minimal sein. Ein Grund, warum ich natürlich hier mein Planungssystem hier deswegen nicht über den Jordan schicke, ja, das ist wesentlich effektiver als so ein Google-Kalender, aber dazu sage ich dann vielleicht noch später was. Und mit später meine ich natürlich, also irgendwann vielleicht später des Monats oder nächsten Monat. Mal sehen. Gut, was haben wir denn noch so? Da war doch noch was. Ja, genau. Neues zum Huawei Mate 20 Pro. Nicht viel, ja, eine Kleinigkeit, aber es sind jetzt vermeintliche Renderings aufgetaucht, wie das Mate 20 Pro aussehen soll. Ziemlich verlässlich soll das sein. Und da sieht man, dass das auch ein größerer Notch hat, weil dort mehr reingepackt wird. Ja. Aber dafür ein noch kleinerer Bezel unten, und an der Seite sind fast gar keine Bezels mehr. wunderschön, meiner Meinung nach. Also designmäßig ist das total ansprechend für mich. Ja. Wahnsinn. Und es soll auch ein 6,9 Zoll Display haben, also riesig. Natürlich durch dieses, ja, durch dieses bezellose System, ja, ist es durchaus von der Größe noch akzeptabel. Und der Fingerabdruckscanner wird erwartet, dass der eben unter dem Display liegt und damit eben auch von der Benutzung hoffentlich sehr komfortabel ist. Ich finde es wesentlich besser, mit dem Daumen dann zu entsperren, als jetzt hinten hier, ne, mit dem Zeigefinger das da zu machen oder was weiß ich. Oder dem Telefon immer den Stinkefinger zu geben. Ja, nicht das Handy dabei hochhalten, sonst steht vielleicht noch der Tischnachbar auf, ne, und stellt einem zur Rede, was das soll. Huawei bringt jedenfalls hier die 980 CPU mit der 7-Nanometer-Fertigung, ja, eigene CPU, und das finde ich immer besonders schön an Huawei. Eigentlich ganz toll. Ja, und ich finde das richtig schön, dass die ihre eigenen Prozessoren entwickeln und nicht dieses Einheitsgedöns nutzen. Und das wird jetzt gerade in dieser Generation deutlich, dass die sehr leistungsfähige Prozessoren haben, die den aktuellen Widersachern von Qualcomm beispielsweise absolut Paroli bieten können. Und das ist eine schöne Sache. Endlich mal was anderes und nicht dieser Einheitsbrei. Weiterhin wird natürlich erwartet, das wissen wir aber schon, eine Triple-Kamera. Und meiner Meinung nach finde ich das besonders interessant. Huawei war auch jetzt auf der Fotokina vertreten. Und das zeigt, dass die Fotografie immer ernster nehmen. Und deswegen schätze ich mal, dass die Kamera hier auch exzellent sein wird. Die ist schon beim beim 20 Pro sehr gut, und beim Mate 20 Pro wird sie mindestens genauso gut sein. Lassen wir es mal überraschen. So ein bisschen, es wird übrigens, das wäre super schön, es wird übrigens noch orakelt, dass möglicherweise ein fünffach optischer Zoom vorhanden wäre. Optischer Zoom, also ein echter Zoom. Das wäre absolut genial, Leute. Ja, Wahnsinn. Denn das ist etwas, was ich am meisten vermisse bei den Smartphone-Kameras, keinen Zoom zu haben. Ja. Aber okay, da kann ich vielleicht mal irgendwann anders einen langen Vortrag darüber halten, ja. Warum Megapixel nicht ganz so wichtig sind wie ein Zoom. Ja. Also, was heißt nicht ganz so wichtig? Bei weitem nicht so wichtig wie ein Zoom. Und wenn das dann noch ein Fünffach wäre, das heißt, es wird richtig schön nah rangezoomt, dann muss ich sagen, das wäre ein Traum. Ja, wunderbar. Okay, also mehr gibt es leider jetzt noch nichts an Spekulationen darüber, aber ich finde, also wenn sich das Design hier bewahrheitet, dann wäre es allein schon vom Design her ein Instant-Buy. Ja? Aber was mir so ein bisschen Sorgen macht, eben weil so massive technische Errungenschaften hier drin sind, das wird also wirklich ein Top-End-Gerät sein. Da wird sich auch ein Note 9 und ein iPhone X wohl ziemlich warm anziehen müssen. Und deswegen denke ich, wird es eben auch ein bisschen was kosten. Ich hoffe nur, dass Huawei da auf dem Boden bleibt und nicht hier denselben Wahnsinn mitmacht, wie die anderen Firmen momentan. Denn das würde das Ganze natürlich auch wieder, sind wir ehrlich, relativieren. Ganz klar. Und ich habe noch einen Nachtrag, ja, hier zu dem 10 Jahre Android. Da hat Android Central jetzt so ein kleiner Bericht gemacht. Wie ist denn das alles entstanden? Da sind noch mehr. Ich habe ja von dem G1 schon gesprochen, dem Telekom G1 war das bei uns, G1, ja. Und Da gab es aber noch weitere Sachen, die Droid-Varianten. Ja, ich glaube, der Mo hat mal einen Droid gehabt, einen Motorola Droid, genau. Das war richtig gut. Vielleicht kann man sich auch noch erinnern an dieses spektakuläre Droid-Sound, ja, an dem auch hier im Android, im M1-Cast Vorspann da sowas mal drin war oder ist drin oder angelehnt an dieses Droid, ja. Wurde dann doch ein bisschen anders, aber naja. Und das war natürlich legendär. Auch einzelne Videos, die damals gezeigt wurden, als die 70-Millionen-Grenze durchbrochen wurde und so weiter und so weiter und dann eben den Sprung auf die nächsten 10 Jahre. Also sehr, sehr interessant. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, kann ich euch den Link mal empfehlen. Deswegen lasse ich den auch natürlich drin. Da könnt ihr so ein bisschen noch genauer die Geschichte von Android lesen. Und natürlich auch hier mal einen Blick auf Wikipedia werfen zu Android. Auch das ist sehr, sehr interessant, was da alles so drinsteht. Gut, dann komme ich jetzt zu den Community-Sachen und da hat sich der, Moment, jetzt muss ich mal leise machen, so, dann hat sich hier der Ralf mal wieder zu Wort gemeldet. Yay! Super, hallo Ralf. Ja, ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Ich trage sie seit, also zur Xiaomi Amazfit Bip. Das ist ein furchtbarer Name, aber Amazfit Bip, das ist diese Smartwatch. Ja. Ich trage sie seit 8 Monaten bei Tag und Nacht und würde sie sofort wieder kaufen. Im Grunde ist die Uhr das bessere Mi Band 3. Ich trug davor das Mi Band 1 und das Mi Band 2. Und so sollte man die Bip auch betrachten. Es ist nicht wirklich eine Smartwatch, eher eine Fitness- und Schlaftracker mit Benachrichtigungsfunktion in Form einer Uhr. Hier darf ich kurz einfügen, das ist eine Smartwatch. Genau das ist die Bezeichnung für eine Smartwatch. Das andere, was es da gibt, ist nur sinnlose Funktionen, die eigentlich für eine Smartwatch vollkommen sinnlos sind, weil man diese Funktion bereits im Handy hat. Okay, egal. Also, weiter geht's. Bezahlt habe ich damals 57 Euro aus einem EU-Lager. 10 Euro mehr als aus China, da ich nicht lange auf die Sendung warten wollte. Größter Vorteil ist die enorme Akkulaufzeit. Bei meiner Nutzung lade ich sie nur alle 4 bis 5 Wochen. Das Always-On-Display ist einfach super. Das Herumgefuchtel mit dem Arm, nur um sich kurz die Zeit oder die Schrittzahl anzeigen zu lassen, nervte mich beim Mi Band 2. Das Display selbst hat leider keine hohe Auflösung und füllt die Front nicht aus, was bei Watch-Faces mit schwarzem Hintergrund aber nicht so auffällt. Für eine größere Auswahl an Zifferblättern oder falls man selbst gestaltete Ziffernblätter auf die Uhr bringen will, empfehle ich die App Amazfit Bip und COR Watch Faces. Die gibt es im Play Store. Link ist vorhanden. Ein weiterer Vorteil ist die leichte Austauschbarkeit von Bändern. In den China-Shops gibt es Milanese-Armbänder mit Magnetverschluss oder jede andere Art von Bändern für wenige Euro. Größter Nachteil der Bip ist ihre Form, da die Uhr bei einem flüchtigen Blick gerne mit der Apple Watch verwechselt wird. Ja, das ist allerdings ein Nachteil. Ich will ja nicht haben, dass jemand denkt, ich hätte eine Apple Watch und am Schluss wäre ich noch ein Hipster. Ja. Aber ich finde es sehr interessant. Danke, dass du die Erfahrungen mit dieser Smartwatch da geteilt hast, denn ich habe mich auch schon gefragt, wie sieht es denn in der Praxis aus? Ja? Vieles ist ja auf dem Papier gut, aber dann in der Praxis dann sind irgendwelche größeren Schnitzer drin. Ja? Aber hier scheint es ja gut zu gehen, wenn man natürlich hier mit diesen Funktionen dann auch zufrieden ist und nicht eben diese anderen Funktionen hat, die ja eben zum Beispiel eine Apple Watch oder sowas mitbringt, ja, die Spielereien eben. Aber okay. Ja, also ich muss sagen, klar, das Mi Band, ich habe ja auch eine ganze Zeit das Mi Band 2 gehabt. Leider ist es dann über den Jordan gegangen und das war's dann. Seitdem habe ich es eben nicht mehr benutzt, weil ich ja auch ein normales Smartphone habe und das habe ich sowieso immer bei mir. Ja. So ein paar kleine Sachen, gerade was die Benachrichtigung betreffen, vermisse ich schon ein bisschen. Ja. Aber definitiv, wenn ich mir wieder eine Smartwatch kaufen würde, dann wäre es wohl auch diese Amazfit Bip. Ja. ich habe mit dem Gedanken auch schon gespielt, weil ein Schlaftracker und eine Fitnessfunktion wäre ganz gut. Gut, die Fitnessfunktion nutze ich jetzt bei Google Fit, ja, aber das geht halt nur, wenn ich das Handy auch bei mir habe, ja. Von daher wäre das mit der Uhr ganz gut und der Schlaftracker, der funktioniert natürlich bei mir nicht, weil ich nachts das Handy aus habe. Und deswegen bräuchte ich denn in der Uhr, das war im My Band 2 immer sehr, sehr gut. Da konnte man nämlich genau sehen, wo waren die Wachphasen, ja, wie gut hat man geschlafen, wie lange hat man geschlafen. Und das ist meiner Meinung nach eine wichtige Info. Ja, auch eine Herzfrequenzmessung hin und wieder finde ich gar nicht so schlecht, gar nicht so verkehrt. Zumindest mal so grundsätzlich. Ja. Also, Amazfit Bip gibt es eben so, ja, zwischen, also um die, zwischen 50 und 60 Euro momentan. Und ich denke, das ist auch ein Betrag, den man durchaus riskieren kann bei einer Smartwatch. Okay, und dann gab es noch eine Nachricht im Diskussionsforum vom Alexander. Er schreibt, anscheinend ist es nicht möglich, den Google Home als Haustelefon zu benutzen, abgesehen von der Broadcast-Funktion. Ein durchgehendes Telefonat zwischen zwei bestimmten Google Homes geht aber nicht, wie es aussieht. Jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden. Alexa kann das zum Beispiel. Alexa ruft Wohnzimmer an. Ich hoffe, Google rüstet sowas bald nach. Ja, also es ist in der Tat so, es gibt keine Haustelefonfunktion. Diese Broadcast-Funktion funktioniert überhaupt schon in Deutsch. Momentan habe ich massive Probleme damit. Also das hat früher funktioniert und im Moment funktioniert es nicht mehr so richtig. Wenn ich also beim Smartphone was reinspreche, Broadcast, und dann klappt das nicht zu den anderen Google Home-Systemen bei mir. Also da muss ich sagen, ist wohl noch nicht so, ist das wohl noch nicht so ausgereift. Und in Deutsch, geht es überhaupt in Deutsch? Ich weiß nicht. Also selbst in Englisch macht es jetzt momentan Probleme. Ein durchgehendes Telefonat, wie so eine Wechselsprechanlage, geht auf keinen Fall im Moment. Und ich glaube auch nicht, dass das gehen wird so schnell. Weil, also Amazon darf da schon viel mehr machen als Google. Ich meine, wenn Google das macht, was denkt ihr, was da los wäre? Weil dann hört ja auch jemand, was im Raum abgeht. Stellt euch mal das Gejammere, das Gekreische vor in den Medien, was da wieder los wäre. Ja. Ach, ich darf gar nicht dran denken. Ich glaube nicht, dass Google das so schnell wagt, das bei uns einzuführen, hier in Europa auf dem Markt, weil ich fände es toll, wenn es so wäre, ja, aber wie gesagt, da würden die ja wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, da würden die den Kopf um 360 Grad drehen und mit Schaum vom Mund in bester Omen-Manier, ja, hier Schaum kotzen, ja, wenn das funktionieren würde mit dem Google Home. Ja. Die Welt würde untergehen für die Datenschutzfanatiker, genau. Gut, das war die Community und jetzt komme ich zur App der Woche. Ja, App der Woche. Ran. Ja, die RAN-Sport-App von Pro7 Sat1. Ja, genau. Meine Hasssender. Aber warum nehme ich denn jetzt die RAN-App? Ich traue es selbst kaum zu sagen. Als App der Woche. Ja, aber ganz klar, weil die Football bieten. NFL. Und das auch noch kostenlos. Es gibt tolle Übersicht, der komplette Spieltag, News, Videos, ja, sogar Livestream bei Spielen. Ihr habt richtig gehört, Live-Übertragungen von American Football Games in der App auch und die kann auch mit dem Chromecast kommunizieren, sodass man sich das dann auch im Fernsehen angucken kann. Und das ist natürlich eine perfekte Ergänzung zu dem Angebot an NFL-Übertragung und Sendungen, die eben bei Pro7 Max angeboten wird. Pro7 Max bringt jede Woche mehrere Football-Sendungen und zwei Live-Übertragungen Minimum von American Football Games. Und ich sage euch eins, die App zusammen mit der Berichterstattung auf ProSieben Max ist so viel besser als The Zone, das kann ich gar nicht mehr sagen. Ja? Also brauche ich nicht mehr. Letztes Jahr war es, glaube ich, habe ich The Zone gehabt für die NFL-Saison und habe sogar zwischendrin aufgehört, weil ich entsetzt war, wie schlecht das Angebot war von den Teams, die ich mag. Ja, und wie unausgeglichen das Angebot war. Und das braucht man nicht. Also hier Free TV Pro 7 Max, super toll, die Übertragungen, die da gemacht werden. Auch ja, also das ganze Team ist wirklich toll. Auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen nicht so mag im Team, aber das Team an sich ist natürlich super toll, Leute. Und macht weiter so, ihr macht es genau richtig. Ihr macht so viel, alle, auch Ike und Coach Izumo, oder vielleicht gerade die, ja, wer weiß es. Für den Football in Deutschland, ja, da könnt ihr echt stolz drauf sein, Leute. Ja. Ihr bringt das wirklich voran, das Thema in Deutschland. Wahnsinn. Und deswegen sage ich, man braucht kein Abo bei The Zone, wer sich für American Football interessiert. Hier die Run NFL App, oder das ist eigentlich die Run App, die hat noch mehr zu bieten als nur NFL, aber da ist halt ein großer, toller Teil hier von der NFL Berichterstattung drin und zusammen mit der ProSieben Max Berichterstattung muss ich sagen, top, absoluter Wahnsinn. Deswegen die App der Woche, Run NFL Bundesliga WM DTM, so heißt die eben nun mal, ja, im Play Store. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit im Diskussionsforum auf The Netcasts im YouTube-Channel The Netcasts, ja, oder im Videobeitrag, dort könnt ihr das loswerden. Da freue ich mich immer drauf. Und dort findet ihr auch die ganzen Links und Informationen zu den, zum Beispiel zu der App der Woche, ja, und zu einigen anderen Sachen, wo es sich lohnt, nochmal nachzugucken, ja, im Videobeitrag. Tja, und damit bleibt mir nur eins. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.